den Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Hier geht's weiter natürlich mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Was läuft so in Hamburg? Eben gerade hörten wir zum Beispiel And You Will Know Us by the Trail of Dead. Die Band auch schon inzwischen ziemlich lang unterwegs und haben auch eine neue Platte veröffentlicht, die ich leider noch nicht kenne. Deshalb ein etwas älterer Track gerade, Isis Unveiled. Ihr könnt Trail of Dead live erleben. Am Dienstag, den 11.11. spielen sie im Knust. Rocky Vortoleto auch zu Gast am Dienstag und zwar im Rockcafé St. Pauli. Das ist die ehemalige Tanzhalle in der Silbersackstraße. Dort spielt der Herr mit seiner Gitarre und hier kommt er mit Sparklers. Bottle rockets and smoke bombs lying dead on the sidewalk. Black marks on the concrete now, but they were beautiful last night. A picture of our life. Can we make this what it was? Everything is right, everything's wrong. Sparklers only burn for so long. Tightrope walking, balancing on a thin telephone line. The wind blows and you wanna call it off. The cars below keep going by. And now you're getting tired. Careful, you're gonna fall. Everything is right, everything's wrong. Sparklers only burn for so long. I'm a pendulum that swings, trapped in the disappearing of a setting sun, the moonlight at dawn, a book of matches. Song reflection. Ooh. Everything is right, everything's wrong. Letting go is the best way to hold on. So watch the light dance in the dark until it's gone. Sparklers only burn for so long. Rocky Vortoleto klingt hier bei dem Song Sparklers schon fast so einfühlsam wie der gute alte Elliot Smith. Ja, Rocky Vortoleto könnt ihr live erleben am Dienstag, den 11.11. im Rockcafé St. Pauli. Am Mittwoch dann ist Sola Jesus zu Gast in Hamburg und spielt im Übel und Gefährlich. Sola Jesus hat ihre Wurzeln irgendwo in Russland. Die 25-jährige Songwriterin Nika Rossa Danilova heißt sie eigentlich. Vor kurzem mit Tiger eine neue Platte veröffentlicht. Hier ihr Song Go in Klammern Blank Sea. The truth in you. Jesus war hier gerade eben zu hören. Die Künstlerin spielt am Mittwoch, den 12. November, im Übel und Gefährlich. Simeon Ghost aus Schweden sind am gleichen Tag zu Gast im Molotow. Die Band gab es bereits in der ersten Stunde zu hören. Am gleichen Tag St. Vitus zu Gast im Knust. Von dem ich leider nichts zu Hause im Plattenschrank stehen, aber ich glaube, die St. Vitus-Fans wissen eh schon Bescheid, dass das Pflichtprogramm ist. Und dann kommen wir zu Donnerstag, den 13. November. The Asteroids Galaxy Tour spielt im Molotow, haben vor kurzem mit Bring Us Together eine sehr durchschnittliche Platte veröffentlicht, mit vielen schlechten, aber auch mindestens ein oder zwei sehr, sehr guten Songs. Einer davon kommt hier mit Rock the Ride. Asteroids Galaxy Tour haben, glaube ich, auch schon mal das Knust voll gemacht. So bekannt sind sie dann doch nicht mehr. Und ja, jetzt sind sie im Molotow. Das reicht ja auch aus, oder? Die Band gerade eben gehört. Am Donnerstag, den 13.11. im Molotow zu Gast, die Asteroids Galaxy Tour. Aus Dänemark, aus Aarhus, kommen Power Solo. Die machen ziemlich rockige Musik, auch auf ihrem neuesten Album The Real Sound zu hören. Und die könnt ihr live erleben am Donnerstag im kleinen Donner. Hier kommen Power Solo mit The Leather Suit. I'm looking for the leather suit. Where can I get it? A leather suit. Where can I get it? Leather suit. Gonna walk down 6th Street, Austin, Texas, to find myself a fine store. I'm gonna buy myself a leather suit. Lederanzug geben sie alles. Das waren Power Solo mit The Leather Suit. Die Band aus Aarhus spielt live am Donnerstag, den 13. November im Kleinen Donner. Das ist im Kulturhaus 73 unten im Keller. Gleichen Tag am Übung Gefährlich zu Gast ist Subtract. Dann verbirgt sich der englische Produzent und DJ Aaron Jerome. Der hat vor kurzem eine tolle Platte veröffentlicht, Wonder Where We Land, betitelt mit dem großartigen Track New Dorp, New York. An den Vocals Ezra König von Vampire Weekend zu hören. My girl got a minimum, keep stuck right there till the number comes. Leave it smooth, operator looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. And he thinks I'm the negative one. Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New Dorp, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. My girl's got a little shtick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake. Keep you waiting in the winter while the tank just ticks. My girl got a limousine. Got a full-time job just to keep it clean. Got a speaker in the truck, you know where's it done. You think I'm the negative one. Flights left in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flights left in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. New York, New York. Black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. Late nights of black Israelites, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. I got a baseball bat, never hit home run. My girl got a minimum, leave you stuck right there till the number comes. Leave you smooth operator looking like a bum. My girl got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from. Never seen the color yellow, never seen the sun. New York, New York. New York, New York. Flights left in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flights left in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. My girl got a little stick. Keep you cooped up in the kitchen while you feed the kid. Keep you waiting in the winter while the tank just ticks. Tja, extrem guter Track hier von Subtract, New Dorp, New York mit Ezra König von Vampire Weekend. Ob er auch mit dabei ist live, das schätze ich mal eher weniger. Trotzdem Subtract sicherlich einen Besuch wert. Ihr könnt die live erleben am Donnerstag, den 13. November im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag spielen Pictish Trail in der Hasenschaukel. The Pictish Trail aus Schottland gab es auch schon in der ersten Stunde zu hören. Und dann noch am Donnerstag Christopher and the Harbourheads in der Prinzenbar. Auch der kommt irgendwo oben aus Skandinavien. Und hier sein Song Precious Love. So, falscher Track, falscher Song, ich nehme alles zurück. Hier ist der richtige von Christopher and the Harbourheads und auch der richtige Song jetzt, nämlich German Maracas. Who Someone made a robot out of someone made a robot out of me. Out of me. Out of me. Have you seen my German Maracas, das war Christopher and the Harborheads. Der spielt live in der Prinzenbar am Donnerstag, den 13.11. Nicht alleine, sondern im Vorprogramm zu Gast sind Echo Me. Dann verbirgt sich der Däne Jesper Madsen, hat auch gerade eine Single veröffentlicht, die ich hier für euch auflegen habe, The Only One. Yeah. Echo Me hörten wir mit dem Song The Only One. Die spielen live in der Prinzenbar am Donnerstag und irgendwie scheint diese Woche so ein bisschen dänische Invasion zu sein oder skandinavische Invasion. So viele Bands, die gerade hier sind live, das geht ja irgendwie auf keine Kuhhaut. Egal, wir machen weiter mit Freitag. Da gibt's großes Kino im Molotow mit The Drums. Hier kommt ihr Song, ich weiß gar nicht, welchen ich gewählt habe, den vierten hier, Kiss Me Again. Again, das waren The Drums und bei dem Stück musste ich eben bei einigen Passagen ein bisschen an The Smiths denken und an Morrissey. Da klingt Jonathan Pierce, der Sänger von dieser Band aus Brooklyn, schon so ein wenig wie der alte ja, Popstar aus ehemals Manchester. Inzwischen wohnt er in Los Angeles, Morrissey. Ja, The Drums haben hier mit Encyclopedia eine tolle Platte veröffentlicht, die ja irgendwann jetzt im Herbst erschien. Und für mich ihre beste. Die Band aus Dublin hat 2010 ihr Debüt veröffentlicht. Damals war der Hype sehr groß, ich konnte nicht ganz nachvollziehen. Jetzt ist er vielleicht ein bisschen abgeschwächt und jetzt ist er auch genau gerechtfertigt. Tolle Band, tolle, ja, sicherlich auch tolles Live-Konzert und von mir aus Konzerttipp der Woche: The Drums am Freitag im Molotow. Hier kommen sie nochmal mit Deep in My Heart. I know I'm supposed to forgive you. Großes Kino hier mit The Drums, Deep in My Heart, ihr Track gerade eben vom neuesten Album Encyclopedia. Die Band macht Musik ganz im Stile von tollen Bands, die eher ja aus England eigentlich kommen. Von den Vorbildern her Field Mice fallen mir da ein oder auch The Wake. Und ja, die Band aus New York mit so ein bisschen Retro-Sound, aber das wirklich extrem gut. Ihr könnt sie live erleben im Molotow am Freitag, den 14. November, Konzerttipp der Woche hier vom Sunday Service. Ebenfalls am Freitag spielen How to Dress Well im Turmzimmer, im Übrigen gefährlich. How to Dress Well, die Band um Tom Krell, hat das letzte Album in Berlin-Kreuzberg aufgenommen und hier kommt Very Best Friend. Right way, whoa, and I know I can be extra sensitive. but sometimes it's just right. And I could say it's smarter, but I want it gentle. Just save the rest for tonight. Cause you're my baby, want you to have it all. Want you to have my baby, please don't be our fault. And our differences won't matter in the end. Just know that you will always be. Want you to have it all. Want you to have my baby. Please don't be our fault. And our differences won't matter in the end. Just know that you will always be my very best friend. Very Best Friend. Wir hörten einen Track von How to Dress Well. Ja, und ordentlich anziehen auf jeden Fall bei dem Konzert am Freitag, den 14.11. im Turmzimmer. Am Samstag heißt es Hoch die Tassen im Westwerk. Und zwar die Hamburger Band Potato Fritz wird 20 Jahre alt. Und das wird mit einer großen Gala gefeiert. Vor allen Dingen 20 Jahre in der gleichen Besetzung. Das macht der Band keiner so leicht nach. Und ja, Potato Fritz bringen auch jetzt diese Tage eine Split-Single raus mit Halma zusammen, die andere Hamburger Band. Beide covern hier Codeine und wir hören mal hier die Coverversion natürlich von Potato Fritz. Thank you. Wie gewohnt hier viel Krach bei Potato Fritz, auch wenn sie Codein covern. Ja, Samstag, den 15.11. gibt es die große 20 Jahre Geburtstagsgala von Potato Fritz. Ebenfalls dabei live sind Euro und auch Chilp zu hören. Das Ganze, wie gesagt, im Westwerk. Ebenfalls am Samstag im Grünspan sind Jungle zu Gast. Das ist das neue Ding aus England. Vom gleichnamigen Album hier, der Track Accelerate. Thank you. Accelerate, das waren Jungle. Die sind vor allem in England richtig angesagt. Ihr Debütalbum war in den Charts richtig weit oben. Und wer auf ja, modernen Soul und modernen R&B aus England steht, ist auf jeden Fall ganz richtig bei deren Konzert am Samstag, den 15.11. im Grünspan. Am gleichen Tag spielen The Black Atlantic in der Hasenschaukel. Die habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr vor euch. Und dann, wen gibt es hier noch? Nightmares on Wax am Sonntag zum Beispiel, am 16.11. im Mojo Club. Und auch live Sharon Van Etten. Die spielt am Montag in der Prinzenbar. Hier kommt sie mit Taking Chances. Das gerade war Sharon Van Etten, die Songwriterin aus den USA, spielt live nächsten Montag, den 17.11. in der Prinzenbar. Ebenfalls Montag sind die Klecksons zu Gast im Übel und Gefährlich. Im Vorprogramm sind Fenech Soler zu sehen. Und dann im Hafenklang Trans Am haben eine Platte rausgebracht. Volume X vor einigen Tagen. Hier ihr Track I'll Never. Trans Am, wie gesagt, nächsten Montag live im Hafenklang.